schlumpfiger Schlumpf, oh oh schlumpfiger Schlumpf, oh oh schlumpfen seit vielen Jahren Schlumpfi Schlumpf, oh. Schlumpfiger Schlumpf, oh oh schlumpf. Chill.